Das ist pures Glas. Sie zerfetzt mich. Sie zerfetzt mich. Das ist pures Glas. Sie zerfetzt mich. Sie zerfetzt mich. Sie zerfetzt mich. Das ist pures Glas. Das ist erste Sahne. Wir haben hier Kristalle, die sind 5-8 Zentimeter lang. Crystal reißt regelrechte Löcher ins Gehirn. Sie zerfetzt mich. Sie zerfetzt mich. Das ist pures Glas. Sie zerfetzt mich. Crystal reißt regelrechte Löcher ins Gehirn. Die sind 5-8 Zentimeter lang. Crystal.